Mein Opa, der Lokführer. Von Karl-Heinz Bülling. Habt ihr das gehört? Das war bestimmt Opa. Er hat gleich Feierabend. Er dampft nur noch eben nach Düsseldorf. Das steigt er auf eine 01 um. Die 01 ist furchtbar schnell. Die donnert über Wuppertal und schon schnaubt sie sich in Dortmund aus. Opa steigt dann in eine 54 um. Die tuckelt gemächlich nach Aplerbeck. Natürlich hält sie vorher noch an der Haltestelle Westfalenhalle und in Hörde. Und schon hat Opa es geschafft, er ist daheim. Er guckt gleich nach. Ja, wonach denn? Warum haben die Hühner kein frisches Wasser, hm? Und die Tauben kein Futter? Warum ist das Schaf so kurz angebunden? Also wenn man nicht alles selber macht? Opa war wie immer, er musste einfach meckern. Sonst war er nicht zu genießen. Schließlich gab er der Katze noch einen Tritt und ging ins Haus. Hier, guck dir diesen Mist an. Kommt von der Stadt, der Wisch. Neuen Straßenbelag wollen sie auf der Straße machen. Und Kanal muss gelegt werden. Und wir sollen angeschlossen werden. Kostet 6.000 Mark. Sag mal her. Sehr geehrte Herr Schindlich, teilen wir Ihnen mit. Straßenbelag. Kanal angeschlossen wird. Naja, das werden wir wohl bezahlen müssen. Sagte Opa und löffelte zwei Teller Erbsensuppe. Dann legte er sich aufs Sofa und schlief gleich ein. Das Hörspiel ist eigentlich schon vorbei. Alles ist passiert. Irgendwann aber, es muss so um 17 Uhr gewesen sein, passierte das. Russland wieder da. Mutter, lass doch. Was ist los? Franz. Na, das wurde auch Zeit. Der Krieg ist 8 Jahre aus. Komm her, Franz. Mutter, ist eine Erbsensuppe da? Was macht ihr denn so? Bist du der Lokführer, Papa? Und du, Mutter, wie geht es dir? Gut geht es uns. Jetzt, wo du wieder bei uns bist, du erzählst ja gar nichts. Du musst doch unheimlich was erlebt haben, Franz. Lass den Jungen in Ruhe. Ein Trinken wird er bestimmt gehen. Allein an der Theke stehen und schwermütig sein. Und zurückdenken. Vielleicht an seine Schulfreunde. Wer ist denn wieder da von denen? Ach, im Garten werden wir gehen und fröhlich sein. Opa wird sein Akkordeon holen. Der Verwandten sollen kommen. Bier muss er beim Kaufmann holen und Schnaps. Ach, tanzen wollen wir und singen. Unser Franz ist wieder da. Die Zeit geht in die Zeit. Ihr Hörer, kennt ihr die Zeit? Die Zeit heilt alle Wunden. Die Zeit, um ins Bett zu gehen. Die Zeit der Lust und ein Kind zu machen. Die Zeit des letzten Atemzuges. Die Zeit der Saurier. Und die Zeit der Kuh vom Geborenwerden zum Beil. Habt ihr eine Ahnung, von der Zeit eines Verurteilten, der darauf wartet? Habt ihr einen blassen Schimmer von der Zeit einer alten Frau, die niemand mehr hat? Oder die Zeit des Kindes beim Zahnarzt und auf den Bohrer wartet? Es fällt auf, der Mann kommt schnell aus dem Krieg und verlangt nach Erbsensuppe. Nichts habt ihr, überhaupt keine Ahnung. Still doch! Hört er nicht? Die 01 kommt. Und vorbei. Spürt er den Luftzug? Die Schmetterlinge sind aufgeflogen und setzen sich schon wieder auf die Blüten, als wäre nichts geschehen. Das ist das Wirtschaftswunder. Verstehst du, Hans? Jo, Karl. Da müssen die Straßen neu belegt werden, wie unsere Schuhe. Seit ich denken kann, hat mir mein Plumpsklo am Hof. Muss weg, weißt du warum? Nee. Kanalanschluss wird gebaut. Das wird nur so weit kommen, und ich muss beide Hühner abschaffen, weil diese Neureichen keinen Hahn mehr krähen hören können. Plumpsklo ist scheiße, Karl. Immer der Ärger mit dem Leerschöpfen. Und wohin damit? Ist schon besser, dass der Kanal kommt. Ach, Quatsch. Schicken muss man auch Plumpsklo. Das ist doch Dünger für das Land. Hans! Da! Da ist einer auf den Schienen! Es ist kalt in den Herzen der Selbstmörder. Sie gehen in den Wald und stehen an der Bahnstrecke. Sie hören den Zügen zu, dem Pfeifen, dem Rollen und Pfeifen der Räder. Manchmal dringt an ihr Ohr Klopfen. Das muss aus den Güterwaggons kommen. Aber es ist ihr Herz, das klopft. Sie denken, es geht schnell. Die Zeit geht schnell vorbei. Ist es wahr, dass die Selbstmörder nicht mehr weiter wissen? Dass ihnen alles leer und sinnlos erscheint? Was fragst du mich? Ist eine Frage, die ich nicht beantworten kann. Glück gehabt, der Streckenarbeiter hat den Zug nicht kommen hören. Er springt im letzten Moment zur Seite, der heiße Tod springt an ihm vorbei. Er hat 11 Personenwagen bei sich, voller fröhlicher Menschen. Es sind Menschen, die sind 10 Jahre älter als 1945 oder 20 Jahre älter als 1935. Haut auf die Pauke, wir leben in einem Wirtschaftswunderland. Es ist herrlich, ein Deutscher zu sein. Die süßesten Früchte fressen nur die großen Tiere. Röschen. Franz. Liebst du mich wirklich? Dumme Frage. Natürlich liebe ich dich. Und verlobt sind wir ja auch schon. Mir kommt alles hier so spanisch vor. Wie umgedreht, innen nach außen. Warum sind alle so fröhlich und so unglaublich verfressen und versoffen? Was hast du? Was willst du? Ewig mit einer Trauermine rumrennen? Trauermine, das meine ich nicht. Aber es ist doch unsere Schuld, dass so viele Menschen umgekommen sind. Die Menschen leben aber in einem Sauf- und Fressrausch, feiern sich zu Tode, die weinen nicht, die tun nichts. Oh doch, sie haben geweint. Sie haben Angst gehabt, sie haben den Hitler verflucht und ihm die Pest gewünscht. Du spielst dich einfach auf. Gut, das Thema ist erledigt. Wollen wir ein Glas Bier trinken? Opa kann lustig sein, wie er will. Es gibt Menschen, die sind überhaupt nicht lustig. Und sterben müssen wir alle. Die Heimat der Matrosen ist die See. Toll. Aber tolles Jahr 1959. Auf euer Kind. Auf dich, meine liebe Frau. Tja, was soll man sagen? Prost, Neuer! Prost, Papa! Prost, Neuer. Prost, Mama! Prost, Prost, Prost, Prost, Papa! Prost! Röschen, darfst du das denn? In deinem Zustand Alkohol? Ach, nur einen kleinen Schluck. Ja, in 3 Monaten kommt das raus. Da machen wir Remi-Demi. Eine herrliche Winternacht. 1000 Sterne und wir. 1000 flüchtige Nebel und wir. Was sagt sie? Irgendwas über flüchtige Nebel. Übrigens, habe ich euch schon gesagt, die 01 wird eingestellt. Kommt im Schrottwerk. Die Bundesbahn fährt elektrisch. Noch nicht ganz, aber es geht los. Und ihr werdet sehen, in 10 Jahren, da gibt es überhaupt keine Dampfloks mehr. Das kann dir doch egal sein. Dann bist du doch Rentner. Ja. Da bin ich Rentner. Werde ich mich nur noch um meine Hühner und Tauben kümmern. Gut, lass ich mir gehen. Habt ihr das gehört? Ihr seid doch auch keine Kinder mehr. Müsst ihr schwer atmen, wenn er mal schnell läuft? Spucken nicht Blech an Blech die Autos ihre krebserregenden Stoffe aus? Ist nicht die Nahrung immer wieder angereichert mit ekligen, giftigen Stoffen? Habt ihr nicht Angst, zum Arzt zu gehen? Die Wahrheit. Die Wahrheit, und er redet von später. Der Lokführer redet von später. Die Zeit ist vorbei mit dem später. Der Feldweg ist futsch, der Wanderweg weg. Dort steht vielleicht eine Fabrik, dort bullert vielleicht eine Müllhalde. Wo willst du hin, alter Lokführer? Quatsch nicht, halt's Maul. Schädi vom Hof. Opa, noch eine schöne Geschichte, bitte. Eine Geschichte? Na ja, also, ja, dann pass mal auf. Einmal, da dampfte ich mit meiner Lok durchs Kinderland. Die Lok, die dampfte und schnaubte und tobte. Also, ich konnte kaum bändigen. Aber warum tobte die Lok so? Na, die hatte es eilig. Die musste um 12 in Baden-Baden sein. Baden-Baden. Baden-Baden. Und hier in diesem Kinderland, da standen immer wieder Mädchen und Jungen auf den Gleisen. Wollten die 01, die Lok, die wollten die anfassen und bestaunen. Aber es half nicht. Gar nichts. Wir mussten immer mal wieder anhalten. Wir verloren Zeit, das gibt er nicht. Bestimmt eine Fahrstunde. Und die Fahrgäste, also ich sag dir, die Leute haben sich wie die Affen gezeigt. Wann fahren Sie endlich weiter, Herr Lokführer? Wir haben keine Zeit. Wir. Und ja. Dann? Und dann, ja, dann, ja, die 01, die tobte. Die Fahrgäste schrien. Aber ich hatte beide im Griff. Schaut, schrie ich in die Luft. Gibt es etwas Schöneres als Kinder? Und ihr Blödmänner wollt nur nach Baden-Baden. Was gibt es denn in Baden-Baden? Kann man dort jung werden? Nee. Also habe ich die Kinder staunen lassen. So etwa. Ja, 2 Stunden lang. Was du dem Kind für Märchen erzählst? Opa, Opa. Was klammerst du dich so an diesen Lügenmärchenerzähler? Das sind keine Märchen, das stimmt. Was Papa erzählt, das stimmt nicht. Ich glaube nicht, dass alles scheiße ist und so. Schei, pfui, schäm dich. Ja, mein Papa sagt, es ist alles scheiße. Das sagt er immer. Das sagt er. Jetzt bist du aber still. Mm-hmm. weiß es besser, es war ein langer Trauerzug. Sie gingen durchs Dorf zum Friedhof und legten ihn in die Erde. Sie standen da und konnten es nicht fassen. Er wollte sein Rentnerleben genießen. Er wollte mit seinem Enkelkind unter den Apfelbäumen spielen. Er wollte. Hört ihr, sie machen das Grab zu. Sie gehen nach Hause. Sie weinen. Das Wirtschaftswunder ist vorbei und was ist eigentlich los? Ihr lieben Hörer, ihr wisst immer noch nicht, was die Zeit ist. Ihr habt keinen blassen Schimmer. Ihr denkt, ein Tag ist vergangen und das sind 24 Stunden. Und eine Woche, das sind 7 Tage. Alles Quatsch. Wenn ihr weint, das ist Zeit. Wenn ihr lustig seid, das ist Zeit. Wenn ihr durch 2 große weiße Schenkel hindurch geboren werdet, das ist Zeit. Wenn ihr im Krankenhaus liegt und einsam seid, das ist Zeit. Wenn ihr schreit und schlaft, das ist Zeit. Hört ihr den 1501? Sie dampft von Dortmund nach Düsseldorf. Hört ihr den Schritt der Soldaten? Sie wollen nach Hause. Hört ihr die Kleider rascheln? 2 Jugendliche wollen sich lieben. Und hört ihr die alten Leute husten? Sie sind krank und allein. Röschen und Franz gehen ihrer Arbeit nach. Das Kind ist doch nicht fernsehsüchtig? Warum haben die Hühner kein frisches Wasser, hm? Und die Tauben kein Futter? Machst du wohl den Fernseher aus? Lass den Fernseher an. Oder wenn man nicht alles selber macht. Hier, guck dir dieser verfluchte Fernseher. Aber ohne Fernseher ist alles scheiße. Du sollst endlich dieses Wort aus deinem Mund lassen. Und wir sollen angeschlossen werden. Kostet 6.000... Sie hörten Mein Opa, der Lokführer von Karl-Heinz Bölling mit Ludger Burmann, Gerd Kroll, Joachim Kolenda, Sabine Postel, Tana Schanzara und Rebecca Serdahili. Regie Hans-Gerd Krogmann. Produktion Südwestfunk 1989.